1. Timotheus, Kapitel 5. Einen alten schilt nicht, sondern ermahne ihn als einen Vater, die Jungen als die Brüder, die alten Weiber als die Mütter, die Jungen als die Schwestern mit aller Keuschheit. Ehre die Witwen, welche rechte Witwen sind. So aber eine Witwe Kinder oder Neffen hat, solche lasst zuvor lernen, ihre eigenen Häuser göttlich regieren und den Eltern Gleiches vergelten. Denn das ist wohlgetan und angenehm vor Gott. Das ist aber eine rechte Witwe, die einsam ist, die ihre Hoffnung auf Gott stellet und bleibet am Gebet und Flehen Tag und Nacht. Welche aber in Wollüsten lebet, die ist lebendig tot. Solches gebeut, auf dass sie untadelig seien. So aber jemand, die seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorget, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger denn ein Heide. Lass keine Witwe erwählet werden unter 60 Jahren, und die da gewesen sei eines Mannes Weib, und die ein Zeugnis habe guter Werke, so sie Kinder aufgezogen hat, so sie gastfrei gewesen ist, so sie der heiligen Füße gewaschen hat, so sie den trübseligen Handreichung getan hat, so sie allem guten Werk nachkommen ist. Der jungen Witwen aber entschlage dich, denn wenn sie geil worden sind wie der Christum, so wollen sie freien. Und haben ihr Urteil, dass sie den ersten Glauben gebrochen haben. Daneben sind sie faul und lernen umlaufen durch die Häuser. Nicht allein aber sind sie faul, sondern auch schwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. So will ich nun, dass die jungen Witwen freien, Kinder zeugen, haushalten, dem Widersacher keine Ursache geben, zu schelten. Denn es sind schon etliche umgewandt dem Satan nach. So aber ein Gläubiger oder Gläubigin Witwen hat, der versorge dieselbigen und lasse die Gemeinde nicht beschweret werden, auf dass die, so rechte Witwen sind, mögen genug haben. Die Ältesten, die wohl vorstehen, die halte man zwiefache Ehre wert, sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lehre. Denn es spricht die Schrift, du sollst nicht dem Ochsen das Maul verbinden, der da drischt, und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wider einen Ältesten nimm keine Klage auf, außer zweien oder dreien Zeugen. Die da sündigen, die strafe vor allen, auf dass sich auch die anderen fürchten. Ich bezeuge vor Gott und dem Herrn Jesu Christo und den auserwählten Engeln, dass du solches haltest ohne Eigengutdünken und nichts tuest nach Gunst. Die Hände lege niemand bald auf, mache dich auch nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber keusch. Trinke nicht mehr Wasser, sondern brauche ein wenig Wein um deines Magens willen, und dass du oft krank bist. Etliche Menschen Sünden sind offenbar, dass man sie vorhin richten kann, etliche aber werden hernach offenbar. Desselbigen gleichen auch etlicher gute Werke sind zuvor offenbar, und die anderen bleiben auch nicht verborgen.